geschickt. Pfui, was gibt's denn da für Erscheinungen? Und mit dieser Sorte von Leuten in einen Topf? Da weiß man hier nicht, wer ich bin. Wie kommt denn der Brauzeug so langweilig ist? Dann hätte man doch uns zuerst mal treten lassen sollen, bevor sie übel und nicht werden, haben sie sich erst eine Stunde gelangweilt. So ist es typisch, wie er sie lachen zu machen. Im Gegenteil, man kommt vom Tisch, man ist beschwert und wenig aufgelegt. Man macht unbemerkt ein Schläfchen, klatscht dann aus Höflichkeit und um sich wach zu machen. Indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, sagt man sich. Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber, ein heiteres Nachspiel mit Tänzen, leichte Gefälle, Melodie, ja eine Handlung, klar wie der Tag. Da weiß man, woran man ist, das ist unser Fall. Sagt man sich, da wacht man auf, da ist man bei der Sache. Und wenn Sie in Ihren Karossen sitzen, wissen Sie überhaupt nichts mehr, als dass Sie die unvergleichliche Zerbinette.